Kapitel 6. Drei Schutzmaßnahmen. Diese drei Schutzmaßnahmen habe ich in meinem Leben als sehr hilfreich empfunden, sie sind Teil davon, wie er mich darin leitet, damit ich seine Stimme besser hören kann. Eine starke Beziehung zu Gottes Wort. Die Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes. Auch wenn alles sich verändert, Gottes Wort wird sich nie ändern. Es bewährt sich seit tausenden Jahren schon. Wir sollen es lieben, schätzen, studieren und regelmäßig lesen. Eine starke Beziehung zu Gottes Wort wird uns vor komischen und falschen prophetischen Worten schützen. Die Bibel sagt, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber das Wort Gottes wird nie vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, 35. Wenn wir wissen, was Gott in seinem Wort sagt, werden wir nicht leicht in die Irre geführt. Eine starke Beziehung mit der Gemeinde. Die Bibel spricht viel über den Leib Christi. Kein Mitglied kann isoliert für sich selbst überleben, es kann nur gut gehen, wenn es mit dem Leib Christi verbunden ist. Wenn wir unser Leben geistlich isoliert leben, werden wir anfällig für Täuschung, die der Feind in unser Leben bringen wird. Wir müssen lernen, in Rechenschaftsbeziehung mit den Menschen zu leben, die Gott in unser Leben stellt. Ein engagiertes Mitglied in einer Gemeinde mit gesunder Rechenschaft wird uns vor dem Hören und Prophezeien von komischen Dingen bewahren. Wir dürfen nicht zufrieden damit sein, nur einmal wöchentlich in ein Gebäude zu gehen und andere Christen zu treffen. Wir müssen durch Kleingruppen und starke Beziehungen mit anderen Gläubigen verbunden sein. Viele Christen, die nicht Teil einer lokalen Gemeinde sind, haben mir gesagt, dass sie ihre Beziehung mit Jesus haben, der das Haupt der Gemeinde ist, das ist der Grund, warum sie nicht mit Menschen verbunden sein müssen. Das Wort Gottes lehrt uns ganz klar, dass wir alle unterschiedliche Teile des Leibes sind und mit Jesus, dem Haupt, nur durcheinander verbunden sein können. Wir brauchen einander, es wird uns helfen zu wachsen und geschützt zu sein. Wie kann die Hand mit dem Kopf verbunden sein, ohne dass sie zuerst mit dem Arm, der Schulter und dem Nacken verbunden ist? Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht, oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen, und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem Erster. Korinther 12, 12 bis 18. Ein belehrbarer Geist. Ein unbelehrbarer Geist ist, was die Bibel Stolz nennt. Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Und für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. 1. Petrus 5, 5. Wir müssen immer bereit sein, korrigiert zu werden. Wir müssen verstehen, dass egal wie nahe wir mit Gott gehen und egal, was für unglaubliche Offenbarungen wir bekommen haben mögen, wir nur fehlbare menschliche Wesen sind. Wir müssen nicht nur bereit sein, von Gott korrigiert zu werden, sondern auch von Menschen, die Gott in unser Leben stellt. Das ist eine sehr wichtige Schutzmaßnahme gegen Fehler im Prophetischen. Ich werde später noch zur Wichtigkeit des Prüfens einer Prophetie und wie sie geprüft werden sollte, kommen. Während wir in unserer Beziehung mit Gott vorangehen und lernen, ihn besser zu hören, werden wir herausfinden, dass er ein sprechender Gott ist. Er liebt es, in jeden Aspekt unseres Lebens involviert zu sein, und er liebt es, zu uns zu sprechen. An dieser Stelle möchte ich eine Warnung geben: Was Gott zu dir persönlich spricht, ist nicht für Lehre gedacht, aber für die Anwendung in deinem persönlichen Leben. Es ist nichts, das du jedem Mitglied vom Leib Christi mitteilen musst. Lehre muss von der Bibel kommen und nicht aus persönlicher Erfahrung des Hörens von Gott.